fresco. Fresco, quatro notícias. Fresco, fresco. Se sinto lisa, se sinto feliz. Tanto sem se solado. Fresco, fresco, quatro notícias. Lado. Se sinto lisa, se sinto feliz. Dann singen sie so laut. Na, Menschen singen. Lass sie mal. Ich finde das ganz nett. Nett, ja. Aber singen, ich glaube, sie lachen. Du, die lachen über uns. Wieso über uns? Weil es schon seit ein paar Minuten regnet. Und weil wir mitten im Regen stehen. Und weil wir es nicht gemerkt haben. Sommerregen ist nützlich, er macht größer, wenn man keine Mütze auf hat. Willst du größer werden? Ich bin doch auch nicht größer. Damit ich größer bin als du, Lisa. Musst du denn größer sein als ich? Du? Ich weiß nicht. Ich finde...